Als die beiden weg sind, schaltet Gelbert die Kamera und das Aufnahmegerät aus. Das war interessant. Sie nickt. Er späht ihr ins Gesicht. Irgendwelche Zweifel? Nein. Weil du ein paar Mal so gewirkt hast, als könnte er dich tatsächlich überzeugen. Ich habe keine Zweifel. Er wusste, wo die Leiche war, weil er sie da vergraben hat. Das ist der logische Schluss. Die Story mit dem Traum ist Quatsch, den er aus dem Fernsehen hat. Gelbert zieht Dannys Handy aus der Jackentasche, tippt den Code ein, wischt sich durch verschiedene Apps und schaltet das Gerät wieder aus. Wir werden das Ding da schleunigst zur Forensik schaffen, damit die alles, was drauf ist, untersuchen. Nicht nur, wo er sich seit dem 1. Juni aufgehalten hat, auch seine E-Mails, Textnachrichten, Fotos, den Suchverlauf. Natürlich werden sie es dazu klonen, damit wir es ihm morgen oder am Montag zurückgeben können. Nachdem er es uns derart bereitwillig überlassen hat, wird man wahrscheinlich nicht viel darauf finden, sagt Davis. Ich hätte nicht erwartet, dass er so reagiert. Er ist sich seiner Sache gewiss. Aber vielleicht hat er ja etwas vergessen. Schon eine einzige Textnachricht könnte reichen. Davis erinnert sich, dass Gelbert etwas Ähnliches schon einmal gesagt hat, nämlich, dass ein einzelnes Haar in der Fahrerkabine von Coughlins Pickup reichen würde, aber da hat man nichts entdeckt. Finden wird man bestimmt nur die eine Fahrt nach Gunnell. Das ist dir doch klar, oder? Als er Wicker umgebracht und sie vergraben hat, entweder hintereinander weg oder mit zeitlichem Abstand, lag das Handy in seinem Trailer. Darauf kannst du zählen. 4, sagt Gelbert. Wie bitte? Nichts, hab nur laut gedacht. Wir werden ihn überführen, Ella. Sein Selbstvertrauen, seine Arroganz wird ihn zu Fall bringen. Hast du das mit dem Lügendetektor eigentlich ernst gemeint? Gelbert stößt ein humorloses Lachen aus. Er ist entweder ein Soziopath oder ein regelrechter Psychopath. Hast du das nicht gespürt? Sie überlegt kurz. Offen gesagt bin ich mir da nicht so sicher. Tja, ich bin mir sicher. Solche wie der sind mir schon oft untergekommen, und in 9 von 10 Fällen schaffen sie es, den Detektor auszutricksen. Deshalb wäre das sinnlos. Die beiden verlassen den Raum und gehen den Flur entlang. Der junge Polizist, der Coughlin hergebracht hat, erkundigt sich, wie es gelaufen sei. »Wir haben die Daumenschrauben angezogen«, sagt Davis. »Das gefällt Gelbert, weshalb er ihr einen Klaps auf den Arm gibt.« Als sie draußen sind, gräbt Davis ihre Zigaretten aus der Umhängetasche und bietet Gelbert eine an. Der schüttelt den Kopf, sagt ihr aber, sie solle nur loslegen. Die Rauchen-gestattet-Anzeige sei eingeschaltet. Ihr Bic-Feuerzeug knipst und sie nimmt einen tiefen Zug. Der Anwalt hatte recht. Wir haben nicht viel in der Hand, oder? Gelbert blickt auf die Hauptstraße, wo nicht viel passiert. In einem Ort wie Manitou ist das nicht anders zu erwarten. Ah, das wird sich ändern, Ella. Verlass dich darauf. Abgesehen von allem anderen will er die Tat wirklich gestehen. Du hattest ihn schon fast soweit. Er hat geschwankt. Davis ist nicht der Meinung, dass Danny in irgendeiner Weise geschwankt hätte, hält jedoch den Mund. Gelbert macht seinen Job schon so lange, dass sie seinem Instinkt mehr vertraut als ihrem. »Sorgen macht mir zweierlei«, sagt sie. »Was denn?« »Wie erleichtert er gewirkt hat, als du behauptet hast, wir hätten DNA vom Täter, und wie er gelächelt hat, als ich ihm gesagt habe, wir hätten in seinem Pickup die Fingerabdrücke von Wicker entdeckt. Da wusste er, dass ich gelogen habe.« Gelbert fährt sich mit der Hand durch die Überreste seiner rot-grauen Haare. »Er hat gewusst, dass du geblufft hast.« »Aber die Sache mit der DNA, das war einfach so...« »So was?« »So prompt.« Als ob er dächte, jetzt wäre er aus dem Schneider. Er wendet sich ihr zu. Denk doch mal an den Traum, Ella. Hast du das auch nur eine Sekunde lang geglaubt? Nein, antwortet sie ohne zu zögern. Da hat er gelogen. Es gab keinen Traum. Gelbert nickt. Konzentrier dich darauf und gut ist. In Lawrence, nicht weit von der KBI-Zentrale in Kansas City, besitzt Gelbert ein kleines Ranchhaus mit 5 Zimmern. Doch dort wird er erst wieder schlafen, wenn Coughlin verhaftet und angeklagt ist und seinen Prozess erwartet. Die beengte Hotelsuite in Lyons liegt nicht weit von Manitou und Great Bend. Naja, für Kansas jedenfalls. Das ist ein flächenmäßig großer Bundesstaat, der 13. größte. Über solche Fakten informiert Gelbert sich gern.